Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are going into the second chapter of 1 John, and unfortunately it's a new chapter. Wir kommen zum zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Unglücklicherweise ist es ein neues Kapitel. Because if you will carefully read, you will find out very quickly that the subject was never changed. It's supposed to still be the same. Denn wer genau liest, wird sehr schnell herausfinden, dass das Thema sich nicht geändert hat, sondern immer noch dasselbe ist. It's a very unfortunate separation of chapter and verses. Es ist eine sehr unglückliche Trennung von Kapiteln und Versen. Here John continues to say, "You are my dear children, and I write these things to you, so that you won't sin." Johannes fährt hier fort: Ihr seid meine lieben Kinder und ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. You see, it's the same context. He hasn't changed the subject. Du siehst, es ist derselbe Kontext, er hat das Thema nicht gewechselt. So John is telling us all of these things, said, we are in the light, God is in the light, we live in the light, and he says, look, I'm telling you this so that you don't have to sin. Johannes sagt uns all diese Dinge, dass wir im Licht sind, Gott im Licht ist, wir im Licht leben. Dann sagt er, ich sage euch das, damit ihr nicht sündigen müsst. Don't live in the darkness, because darkness doesn't have fellowship with the light. So John gives us clear instructions that if we live like this, we actually don't have to sin. Lebt nicht in der Finsternis, denn die Finsternis hat keine Gemeinschaft mit dem Licht. Johannes gibt uns also klare Anweisungen, dass wir tatsächlich nicht sündigen müssen, wenn wir so leben. But look what he says, but if anyone does sin, he doesn't say, but when somebody sins. Doch schauen wir uns an, was er als nächstes sagt. Falls aber jemand sündigt. Er sagt nicht, wenn aber jemand sündigt. There's a big difference if I say if this happens or when this happens. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Aussagen, falls dies geschieht oder wenn dies geschieht. And the word if that is used here in the original Greek, it means in case you sin. Das Wort, das hier im griechischen Original für falls verwendet wird, bedeutet so viel wie für den Fall, dass du sündigst. So the Apostle John is not saying that, listen, we all are going to sin, we all are sinners and we have to keep confessing our sins to God because we sin. Der Apostel Johannes sagt also nicht, wir werden alle sündigen, wir sind immer Sünder und deshalb müssen wir immer wieder unsere Sünden vor Gott bekennen. That's not what he's been telling us here. Das ist nicht das, was er uns hier sagt. He's been telling us that we walk in the light, we have unbroken fellowship. We can really live in this freedom from sin. Stattdessen sagt er, dass wir im Licht wandeln, dass wir eine ungebrochene Gemeinschaft haben und dass wir wirklich in dieser Freiheit von der Sünde leben können. And then he says, look, if you really don't pay close attention and you make a mess and you sin, let me tell you the solution. Und dann fügt er hinzu, falls du wirklich nicht gut aufpasst und etwas falsch machst und sündigst, dann habe ich eine Lösung für dich. What is the beautiful solution? Wie lautet diese wunderbare Lösung? We continually have a forgiving Redeemer. Wir haben fortwährend einen vergebenden Erlöser. Do you know what one of the words is that is used here for Redeemer? Weißt du, welches Wort hier für Erlöser verwendet wird? Parakletos, which is also the same word that is used for the Holy Spirit. Parakletos. Dasselbe Wort, das auch für den Heiligen Geist verwendet wird. But it actually means an advocate, an attorney that is coming to your side to plead to defend you. Es bedeutet eigentlich ein Fürsprecher, ein Anwalt, der an deine Seite tritt, um für dich zu plädieren und dich zu verteidigen. Look how beautiful this is. Schau, wie schön das ist. John says, if you pay close attention, if you live the way I'm telling you, remain in the light, you don't have to sin. Johannes sagt, wenn du genau aufpasst, wenn du so lebst, wie ich es dir sage, und im Licht bleibst, brauchst du nicht zu sündigen. If you do sin, don't hide it, okay? Make sure you bring it to the light. Falls du sündigst, verheimliche es nicht, sondern stelle sicher, dass du es ans Licht bringst. Otherwise, you're making God a lie if you say, no, you didn't sin when you did. Andernfalls machst du Gott zum Lügner, wenn du sagst, du hättest nicht gesündigt, obwohl du es getan hast. And then he said, look, but if you do. Und dann sagt er, wenn du sündigen solltest, you have a continual, a permanent attorney. Hast du einen fortwährenden, ständigen Anwalt, who is face to face with the Father. Der dem Vater von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Jesus Christus. Isn't that incredible that you do not have to plead your own cause? Ist es nicht fantastisch, dass du deine eigene Sache nicht vertreten musst? How many Christians try to fix the sins they've committed before God? Wie viele Christen versuchen, die Sünden, die sie begangen haben, vor Gott in Ordnung zu bringen? Pray more, fast more, try to go to church more, read more Bible. Mehr beten, mehr fasten, versuchen, mehr in die Gemeinde zu gehen, mehr in der Bibel lesen. Praying is good, fasting is good, meeting with brothers and sisters is very good, reading the Bible is excellent. Beten ist gut, fasten ist gut, sich mit Brüdern und Schwestern zu treffen ist sehr gut, in der Bibel zu lesen ist ausgezeichnet. But that is not what fixes you before the Father when you have sinned. Aber das wird dich nicht vor dem Vater rehabilitieren, wenn du gesündigt hast. You have an attorney that knows how to perfectly plead your cause so that you make sure you win the case. Du hast einen Anwalt, der weiß, wie er deine Sache perfekt vertreten muss, um sicherzustellen, dass du den Fall gewinnst. And this is the meaning of what John is teaching us here. Und das ist die Bedeutung dessen, was Johannes uns hier lehrt. Isn't it beautiful when you come before the Father to confess your sin? You already have the attorney ready with all the arguments that you will win. Ist es nicht schön, dass du, wenn du vor den Vater trittst, um deine Sünde zu bekennen, bereits deinen Anwalt hast, der alle Argumente bereit hat, damit du gewinnst? He's standing face to face with the Father, says, Father, let me show you what really happened here. Er steht dem Vater von Angesicht zu Angesicht gegenüber und sagt, Vater, lass mich dir zeigen, was hier wirklich passiert ist. I am his righteousness because forgiveness is in me and he believes in me. Ich bin deren Gerechtigkeit, weil Vergebung in mir ist und sie an mich glauben. This is why it doesn't make any sense not to confess our sin if Jesus is our righteousness. Deshalb macht es keinen Sinn, unsere Sünden nicht zu bekennen, denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit. It is so important that we really see Jesus face to face with the Father, always causing the victory for us when we've sinned. Es ist so wichtig, dass wir Jesus wirklich von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater sehen, der uns immer den Sieg beschert, wenn wir gesündigt haben. So there is the devil accusing us. Es gibt also den Teufel, der uns anklagt. And then there is Jesus defending us. Und dann gibt es Jesus, der uns verteidigt. Well, what do you think, who will have the better arguments before God, the devil or Jesus? Welche von beiden hat wohl die besseren Argumente vor Gott? Der Teufel oder Jesus? The devil is the father of all lies. I don't think God is paying too much attention to him. Der Teufel ist der Vater aller Lügen. Ich denke nicht, dass Gott ihm allzu viel Aufmerksamkeit schenkt. Jesus, our attorney, is called the truth. So the father will pay all of the attention to him. Jesus, unser Anwalt, wird die Wahrheit genannt. Also wird der Vater ihm seine ganze Aufmerksamkeit schenken. So Jesus is not going to say to the Father, you know what, no, he never did anything wrong. That's not the truth. Jesus wird nicht zum Vater sagen, nein, sie haben nie etwas falsch gemacht. Das ist nicht die Wahrheit. The Bible is telling us in the whole context that we don't say we didn't sin. Die Bibel sagt uns im gesamten Kontext, dass wir nicht sagen sollen, wir hätten nicht gesündigt. But Jesus, our advocate, says, look, Father, let me tell you what really happened. Aber Jesus, unser Fürsprecher, sagt, Vater, ich sage dir, was wirklich passiert ist. Yes, it's true, what he said, as he's confessing his sin, he did that. Ja, es ist wahr, was sie gesagt haben, als sie ihre Sünden bekannten. Das haben sie getan. But it's already been paid for, Father. Aber dafür wurde bereits bezahlt, Vater. I'm the one who went to the cross and paid for all of that. Ich bin derjenige, der ans Kreuz gegangen ist und für all das bezahlt hat. And the Father looks at Jesus and says, wow, yes, there's all the evidence, your blood. It's paid, you are free. Dann schaut der Vater Jesus an und sagt, wow, ja, es gibt alle Beweise. Durch dein Blut ist es bezahlt. Sie sind frei. It is such a wonderful truth to know that Jesus is permanently before the Father pleading us not guilty. Es ist solch eine wunderbare Wahrheit zu wissen, dass Jesus dauerhaft vor dem Vater steht und für uns auf nicht schuldig plädiert. Not pleading us not guilty because we didn't do it, but because it was already paid for. Er plädiert auf nicht schuldig, nicht weil wir nicht gesündigt haben, sondern weil dafür bereits bezahlt wurde. Once we understand it, it doesn't even make any sense not to quickly confess our sins. Sobald wir das verstehen, ergibt es keinen Sinn mehr, unsere Sünden nicht schnell zu bekennen. See you tomorrow. Bis morgen.